NLP bzw. neurolinguistisches Programmieren ist eine Reihe ganz erstaunlicher Techniken, die Mitte des 20. Jahrhunderts in Amerika entwickelt wurden. Im Grunde genommen haben die Begründer des NLP auf Grundlage der Hypnosetechniken M. H. Erikssons dabei bereits bekannte und weit verbreitete psychologische Kniffe zur Beeinflussung von Menschen zusammengefasst. Diese Methoden wurden in bedeutendem Maß erweitert, vertieft und gipfelten in einem praktisch anwendbaren Handbuch. Das neurolinguistische Programmieren hat seine Effizienz schon seit mehreren Jahrzehnten unter Beweis gestellt. Es wird im Verkauf angewandt, von Geheimdiensten sowie auch in der Behandlungspraxis von Psychologen. Zahlreiche Trainer halten Seminare und Schulungen, die auf NLP basieren. Trotz alledem ist es gar nicht so schwer, sich eine Reihe effizienter NLP-Techniken selbstständig anzueignen. Sie werden sich wohl fragen, was Ihnen diese geheimnisvolle Programmiertechnik bringen soll. Tatsächlich kann sie Ihnen in praktisch allen Lebensbereichen weiterhelfen. Wollen Sie endlich die Ziele erreichen, die Sie sich gesetzt haben? Träumen Sie von einer erfolggekrönten Karriere oder einem glücklichen Privatleben? Sehnen Sie sich danach, Ihre Mitmenschen besser zu verstehen und besser von ihnen verstanden zu werden? Bei alledem können Ihnen NLP-Techniken helfen. Dieses Buch ist für alle gedacht, die ihr Leben in eine einzige Reihe von Erfolgen verwandeln wollen. 2. Darf ich bekannt machen? Ihr Unterbewusstsein. Wie nehmen wir unsere Umwelt wahr? Wir sehen, hören, fühlen oder lesen alles Mögliche und verarbeiten es in unserem Bewusstsein. Andererseits bekommen wir aber auch manchmal so ein dumpfes, verschwommenes Gefühl, das uns so etwas sagen will wie: Tu das nicht, geh lieber nicht dahin, sonst passiert etwas. Dieses Gefühl, das wir meist als Intuition bezeichnen, geht vom Unterbewusstsein aus. Wir wollen uns also mit ihm vertraut machen. Der Geheimcode der Arbeit an sich und der Umwelt. Da ein großer Teil der Wahrnehmung unserer Umwelt über unser Bewusstsein erfolgt, werden Sie sich vielleicht erst einmal wundern, wenn Sie erfahren, dass unsere Entscheidungen weit häufiger, als man glaubt, von jenem Teil unserer Persönlichkeit getroffen werden, an den die meisten nicht denken. Dieser Teil nennt sich Unterbewusstsein. Das Bewusstsein gründet auf Erfahrung, der Analyse von Situationen und gesammeltem Wissen. Wir können zum Beispiel auf ein drittes Stück Schokolade verzichten, weil wir sonst Gefahr laufen, dass es sich auf unserer Taille niederschlägt. Das Unterbewusstsein wiederum ist im Grunde genommen der emotionale Verstand. In ihm verbergen sich biologisch begründete Reaktionen. Wenn wir es mit dem Unbekannten zu tun haben, empfinden wir Angst. Wir gehen aber wiederum wie gewohnt auf die Arbeit, wenn wir um uns herum nichts Besonderes bemerken. Das Unterbewusstsein hängt mit unseren Gefühlen und Empfindungen zusammen. Zu einem Großteil hängt es gerade von seinem Wirken ab, welche Entscheidung wir letztlich treffen. Wenn wir natürlich Zeit haben, werden wir seine erste Botschaft von einem logischen Standpunkt aus betrachten, das Für und Wider abwägen und unsere Entscheidung überdenken. Im Merchandising, der Werbebranche und anderen Bereichen arbeitet man vornehmlich mit dem Unterbewusstsein. Ein ganz einfaches Beispiel: Versuchen Sie einmal, Ihre Kaufentscheidungen bei Lebensmitteln und Haushaltsreinigern im Supermarkt zu erklären. Wenn wir nicht gerade eine bestimmte Marke gewohnt sind, werden wir ganz von selbst das nehmen, was wir aus dem Fernsehen oder dem Internet kennen. Und dabei erinnern wir uns kaum an den jeweiligen Werbespot. Das heißt also, dass unsere Wahl von irgendetwas ferngesteuert wird. Sie müssen zugeben, dass das schon etwas beängstigend ist. Aber keine Angst, es ist gar nicht so schwer, die Funktionsweise des Unterbewusstseins zu verstehen und zu lernen, es sich für eigene Zwecke nutzbar zu machen. Mit ein paar einfachen Techniken werden Sie in Ihren Entscheidungen wesentlich unabhängiger werden. Das Bewusstsein und das Unterbewusstsein sind zwei vollwertige Teile Ihres Ichs. Sie können miteinander im Widerspruch stehen, was sich dann auf Ihre emotionale Stabilität auswirkt und sich in Reizbarkeit und vielerlei Komplexen äußert. Sie können sich aber auch vertragen. Und damit werden Sie zu einer vollkommenen, harmonischen und erfolgreichen Persönlichkeit. Die Psychologen vergleichen unser Bewusstsein oft mit einem erwachsenen Menschen oder den Eltern und das Unterbewusstsein mit einem Kind. Warum ist das so? Das Bewusstsein, das sich auf eigener oder fremder Erfahrung gründet, weiß, dass ein Finger in der Steckdose schlecht ist, dass es wehtut, auf den Asphalt zu fallen und das Gemüse gesund ist. Das Unterbewusstsein schreit wiederum: Ich will aber! Oder: Ich will aber nicht! Man kann das Unterbewusstsein gewissermaßen dazu zwingen, etwas zu tun oder nicht zu tun. Genau damit befasst sich die Hypnose. Das ist aber nicht die beste Wahl. Die Relation Befehl-Ausführung zeichnet sich nicht gerade durch Effizienz aus. Ein wesentlich angenehmerer Weg ist die Zusammenarbeit. Sie haben richtig gehört. Sie werden lernen müssen, mit sich selbst partnerschaftlich zusammenzuarbeiten. Ihr Unterbewusstsein ist also ein fünfjähriges Kind. Wenn Sie sich selbst also etwas einbläuen wollen, dürfen Sie diesen Aspekt dabei nicht vergessen. Versuchen Sie mal einem Kleinkind zu sagen, dieser Brei besteht aus vollwertigem Getreide, aus gutem vitaminreichen Honig und aus Sahne, die wichtig fürs Wachstum ist. Denken Sie, das Kind wird davon begeistert sein? Versuchen wir es mal mit der anderen Variante. Komm, iss schön den Brei, damit du groß und stark wirst. Sehen Sie den Unterschied? Ein weiterer Aspekt, den Sie beim Zügeln des Unterbewusstseins beachten sollten, ist, dass nicht alle seine Bestandteile dieselben Funktionen ausüben. Wenn Sie also eine grundlose Angst empfinden, müssen Sie sich an den defensiven Teil Ihres Unterbewusstseins wenden und so weiter. Schauen wir uns dieses innere Kind einmal genauer an. Setzen Sie sich bequem hin. Schauen Sie sich um. Achten Sie auf alle Gegenstände, die Sie umgeben und auf alles, was Ihnen auffällt. Spüren Sie dann auf, wo in Ihrem Körper dieses emotionale Ich liegt. Wenn Sie es gefunden haben, stellen Sie sich vor, wie dieses zweite Ich hervorkommt und sich ein paar Meter von Ihnen entfernt. Schauen Sie sich dieses emotionale Ich vom Standpunkt Ihres Bewusstseins aus an und beschreiben Sie es. Ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, wie es aussieht, wie alt es ist, etc. Versuchen Sie, Ihr emotionales Ich vom Standpunkt Ihres Bewusstseins aus zu beschreiben. In welchem Verhältnis steht die logische Konstante Ihrer Persönlichkeit zu ihm? Schimpft diese Logik, du sollst auf mich hören und keine Dummheiten machen? Perfekt. Dann stellen Sie sich jetzt Folgendes vor. Wie würden Sie ein ähnliches Verhältnis zu einem ganz gewöhnlichen Kleinkind beschreiben? Dazu muss man sagen, dass sich in jedem von uns mehrere Kinder verschiedenster Altersstufen verbergen. Vom Kleinkind, das an Märchen und an den Weihnachtsmann glaubt, über dem stolzen Erstklässler bis zum Jugendlichen auf der Suche nach sich selbst. Und auch das Kind, dem man das Spielzeug weggenommen hat und das kein Bonbon gekriegt hat, obwohl es das unbedingt wollte. Einerseits erschwert das unsere Aufgabe. Wie nämlich sollen wir uns mit all diesen Kindern anfreunden? Andererseits erleichtert es die Sache aber auch. Nehmen Sie all Ihre unterbewussten Ichs als Teil Ihrer Vertrauten und Ihrer Familie an. Probleme in der harmonischen Persönlichkeitsentwicklung fangen dann an, wenn ein inneres Kind unglücklich ist. Möglicherweise hat es in Ihrer Vergangenheit eine traumatisierende Situation gegeben, mit der Sie nicht fertig wurden. Oder aber Sie achten schlicht und einfach nicht auf die Bedürfnisse Ihres inneren Kindes. Wie wird nun das erwachsene Ich vom kleinen Ich beeinflusst? Mit der klassischen Methode von Zuckerbrot und Peitsche. Sie haben sich spontan für etwas entschieden, Ihr inneres Kind ist glücklich und Sie empfinden dementsprechend ebenfalls ein emotionales Hochgefühl. Wenn Sie im Gegenzug Ihrem Unterbewusstsein ein Vergnügen vorenthalten, sind Sie mit Ihrem Leben unzufrieden. Nehmen wir an, Ihr inneres Kind ist von der Alltagsroutine ermüdet. Der bewusste Teil von Ihnen empfindet dann den brennenden Wunsch, die Situation zu verändern. Abhilfe schaffen dabei ein Spaziergang im Park, Sport, ein Gespräch mit Freunden, Lesen oder Weiterbildung. Wollen Sie die Welt verändern? Fangen Sie bei sich selbst an. Mit Hilfe des NLP wirken wir direkt auf das Unterbewusstsein ein, wir bringen also unserem inneren Kind diese oder jene Verhaltensregeln und Weisen bei. Mittels einfacher Übungen können wir uns von komplexen Vorurteilen und Hindernissen auf unserem Lebensweg befreien. Ihr Erfolg hängt dabei ganz von Ihnen ab. Man kann das Unterbewusstsein bei weitem nicht immer aus der Sicht eines inneren Kindes erklären. Das ist lediglich einer seiner Bestandteile, in dem sich viele emotionale Probleme verbergen. Es gibt aber auch andere Teile Ihres Unterbewusstseins. Es gibt zum Beispiel auch den defensiven Teil. Er strebt danach, Sie vor Schlimmem zu bewahren, und er ist es auch, der Phobien und Traumata steuert. Der vergnügungssüchtige Teil verdrängt uns zu den Freuden des Lebens und bringt gleichzeitig Abhängigkeiten hervor. Der physiologische Teil steuert die Körperfunktionen wie Schmerz und Schlaf. Wird er nicht befriedigt, kann das zu psychosomatischen Krankheiten führen. Wie funktioniert das nun? Nehmen wir an, Sie stoßen auf eine giftige Raupe oder hören jemanden darüber emotional etwas übertrieben erzählen. Das Unterbewusstsein merkt sich, Raupen sind gefährlich, man muss sich vor ihnen in Acht nehmen. Und dabei wird es nicht helfen, wenn Ihnen Ihr Bewusstsein sagt, ach, was soll die mir schon anhaben können? Das ist doch ein stinknormales Insekt. Die Funktionsweise ist hier folgende. Die Raupe ist eine Bedrohung. Man muss sie meiden. Dafür muss man Angst aufrechterhalten. Je stärker die Angst ist, umso panischer werden Sie Raupen meiden. Die Verteidigung vor den Raupen hilft dabei, sich zu entspannen und zu befreien. Dazu, dass man sich von dieser Angst befreit, kommt es aber nicht. Man kann ja nie wissen, ob nicht doch irgendwo Raupen, Spinnenvögel, Küchenschaben, bärtige Männer sind. Die Aufgabe jedes einzelnen Teils unseres Unterbewusstseins ist es, konkrete Ziele zu verfolgen. Und dabei ist das Unterbewusstsein weder sonderlich flexibel noch sonderlich wählerisch. Man kann seine Wirkung jedoch begrenzen und sich zunutze machen. Dafür muss man sich näher mit ihm bekannt machen. Und genau damit werden wir uns gleich auch befassen. Erkenne deine Mitmenschen. Wir sind alle verschieden und das ist auch gut so. Das macht die Welt schließlich erst interessant. Man muss aber an verschiedene Persönlichkeiten auch auf verschiedene Weise herangehen. Nicht jeder noch so wohl überlegte Kommunikationsstil mit ihnen ist auch wirksam. Was soll man also machen? Hier kommt uns die Psychologie zu Hilfe. Seit Urzeiten haben die Gelehrten versucht, die Menschheit zu klassifizieren. Wir haben alle schon einmal von solchen Kategorien wie Cholerikern und Sanguinikern gehört. Die Begriffe introvertiert und extrovertiert sind uns auch allen schon mal irgendwo begegnet. Das NLP arbeitet aber mit einer anderen Klassifizierung, nämlich der des vorwiegenden Wahrnehmungstyps. Indem Sie sich diese Klassifizierung aneignen, werden Sie Ihre Mitmenschen leichter verstehen und dementsprechend auch leichter beeinflussen. Wenn man schließlich mit einem Menschen eine gemeinsame Sprache spricht, kann man viel erreichen. Beim neurolinguistischen Programmieren unterscheidet man die Menschen also nach den dominierenden Sinnesorganen. Hauptsächlich sind das die Organe fürs Sehen, visuell, Hören, auditiv und Tasten, kinästhetisch. Eben diese Sinnesorgane werden auch auf die Wahrnehmung der Wirklichkeit projiziert. Es ist klar, dass die meisten von uns den Seh-, Hör- und Tastsinn aktiv gebrauchen. Dabei ist aber immer einer der Kanäle vorherrschend. Maler sind zum Beispiel hauptsächlich von ihrem Sehsinn geleitet, Musiker von ihrem Gehör und Masseure vom Tastsinn, um es vereinfacht auszudrücken. Wenn Sie wissen, welche Sinnesorgane bei Ihnen dominieren, können Sie erfolgreich die Ziele erreichen, die Sie sich setzen. Nehmen wir an, Ihr Sehsinn ist bei Ihnen am stärksten entwickelt. In diesem Fall wird ein reiner Audiokurs zum Erlernen einer Fremdsprache kaum etwas bringen. Wirksamer wäre hier die Form des Lesens und Auswendiglernens. Umgekehrt würden Bilder und Gemälde die Wahrnehmung eines auditiven Menschen, der sich auf sein Gehör verlässt, stören. Wenn Sie im Umkehrschluss einem visuellen Menschen von den Vorteilen dieses oder jenes Vorschlags nur erzählen, kann Ihr Eifer leicht vergeblich sein. Anders sähe es mit Bildern und Diagrammen aus. Wie findet man nun heraus, mit wem man es zu tun hat? Visuelle Menschen zeichnen sich für gewöhnlich durch ein hohes Stimmtimbre sowie die Neigung aus, eine gewisse Distanz mit dem Gesprächspartner zu wahren, um damit genügend Raum im Blickfeld zu behalten. Visuell geprägte Menschen verwenden sehr oft Ausdrücke, die mit dem Sehsinn zu tun haben. Sehen, schauen, klar, Sichtweise, in einem guten Licht stehen und so weiter. Denken Sie daran, dass visuelle Menschen am ehesten Schemata, Grafiken, Zeichnungen und Tabellen begreifen. Sie verfügen oft über ein fotografisches Gedächtnis, haben einen guten Orientierungssinn und können verschiedene Farben und Farbtöne klar unterscheiden. Ihr Befinden spiegelt sich oft im Äußeren wider. Sie neigen dementsprechend auch dazu, ihre Mitmenschen nach dem Äußeren zu bewerten. Auditive Menschen orientieren sich an ihrem Gehör. Sie zeichnen sich für gewöhnlich durch ein gesteigertes Mitteilungsbedürfnis, ausdrucksstarke Stimmen und emotionale Gesten aus. Auditive Menschen gebrauchen in ihrer Sprache oft Wörter, die mit Hören und mit Klängen zu tun haben. Hören, sprechen, klingen, Wort für Wort, schreien, flüstern, sich Gehör verschaffen und ähnliches. Auditive Menschen sprechen gerne und sie können daher Stunden damit zubringen, zu telefonieren. Sie bringen gerne ihren Standpunkt zum Ausdruck und genießen es, wenn man ihnen zuhört. Es kommt vor, dass auditive Menschen Selbstgespräche führen und sich mit ihrer inneren Stimme unterhalten. Sie haben ein Gefühl für Musik und sie kann ihre Stimmung extrem maßgeblich beeinflussen. Menschen mit einem dominierenden Hörsinn nehmen Informationen am besten über das Gehör wahr. Kinästhetische Menschen sind sehr sensibel. Erkennbar sind sie an ihren sanften Stimmen und daran, dass sie Körperkontakt und Nähe im Gespräch suchen. Kinästhetische Menschen versuchen auch im Gespräch mit Unbekannten, diese zu berühren. In ihrer Sprache schlägt sich der dominierende Wahrnehmungskanal durch charakteristische Wörter nieder. Spüren, fühlen, drängende Frage, feste Bindung, Kontakt herstellen, grob, zart, auf jemandem lasten. Kinästhetiker erspüren daher leicht den emotionalen Zustand ihrer Mitmenschen. Sie lieben Komfort über alles, sei es in ihrer Garderobe, ihren Möbeln oder beim Händedruck. Sie versuchen, ihren Gesprächspartner zu berühren. Soll ein Kinästhetiker sich etwas merken, so muss man ihn etwas mit seinen Händen machen lassen. Für die Vorbereitung auf eine Prüfung beispielsweise würde es einem solchen Menschen helfen, Notizen per Hand aufzuschreiben. Versuchen Sie ein paar Tage lang, Ihr Umfeld nach Wahrnehmungstyp einzuteilen. Das wird Ihnen helfen, mit Ihnen eine gemeinsame Sprache zu finden. 3. Ich brauche. Jeder von uns braucht etwas im Leben. Für den einen mögen das 1 Million Dollar sein, für andere Liebesbeziehungen und eine Familie, die zusammenhält, und wieder andere streben danach, sich mit interessanten Dingen zu befassen. Vor allem aber wollen wir jeden Tag, und das nicht nur einmal, essen und schlafen. Zuweilen träumen wir auch davon, in der Badewanne unterzutauchen und Sport zu treiben. Von allen Seiten sind wir von Wünschen umzingelt. Wie soll man sich da nicht in einem Meer aus Träumereien verlieren? Bedürfnisse sind unser Ein und Alles. Man hat manchmal das Gefühl, die Menschen würden alles, sofort und immer mehr wollen. Manchmal ändern sich unsere Wünsche auch sehr rasch. Von einem Törtchen zum Meeresstrand, einem neuen Mercedes oder einem glücklichen Familienleben. Es gibt aber eine Reihe von Grundbedürfnissen, von denen viel in unserem Leben abhängt. Das Bedürfnis zu überleben ist der stärkste Instinkt aller nur denkbaren Lebewesen. Wir alle wollen uns selbst, Freunde und Familie vor Gefahren schützen. Das Bedürfnis nach Sicherheit wird eingeschaltet, wenn wir uns unseres Überlebens sicher sind. Dann fangen wir an, uns um Armut und die Wirtschaftslage zu sorgen und wollen Geld verdienen, streben nach Komfort, ernähren unseren Körper, kleiden und wärmen uns. Die nächste Bedürfnisstufe ist der Komfort. Die Sicherheit ist errungen, also streben wir nach Gemütlichkeit und Behaglichkeit. Es folgt das Bedürfnis nach Freizeit. Wir alle wollen uns entspannen und erholen können. Das Bedürfnis nach Liebe ist für viele von uns eines der wesentlichsten. Alles in unserem Leben ist auf die eine oder andere Art auf den Erhalt von Liebe oder die Kompensation unzureichender emotionaler Erfüllung ausgerichtet. Das Bedürfnis nach Anerkennung drängt uns dazu, ein Umfeld zu finden, dem wir uns geistig nahe fühlen. Dank seiner sind wir auch dazu in der Lage, etwas im Leben zu erreichen. Das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung gilt als eines der höchsten. Es kommt in schöpferischer Tätigkeit oder in Weiterbildung zum Tragen. Diese Theorie gleicht in gewisser Weise einer Pyramide. Erst wenn unsere körperlichen Bedürfnisse erfüllt sind, die überlebenswichtig sind, können wir nach Höherem streben. Wir streben nach Sicherheit und so weiter und so fort. Bevor wir also an unsere Selbstverwirklichung gehen, müssen wir erstmal alle darunterliegenden Stufen erklimmen. Für die meisten von uns ist das die grundlegende Motivation. Es versteht sich von selbst, dass die Bedürfnispyramide sich unter dem Einfluss äußerer und innerer Überzeugungen, Vorurteile und Wertewandel verändern kann. Wir werden uns im Folgenden aber an das klassische Schema halten, das wir für die weitere Arbeit an uns und mit unserer Umwelt benötigen. Richtig formulieren. Es kommt vor, dass sich alle Wünsche eines Menschen erfüllen. Solchen Glückspilzen begegnet man aber auf dem Lebensweg eher selten. Warum läuft das bei uns nicht so? Es kann alles daran liegen, dass der Wunsch falsch formuliert wird. Möglicherweise mangelt es ihnen an Motivation. Oder aber der Wunsch ist gar nicht der ihre, sondern der ihrer Freunde, Eltern oder ihres Partners. Oder aber der Wunsch lässt sich schlicht und einfach gar nicht erfüllen. Es gibt übrigens verschiedene Methoden zur Erfüllung von Wünschen. Sie alle orientieren sich an der Arbeit mit dem Unterbewusstsein. Im Grunde genommen stimmen sie sich dabei auf den Erfolg ein, werden entschiedener und nähern sich so ihren Träumen. Die Grundlage eines verwirklichten Wunsches ist seine richtige Formulierung. Das NLP ist in diesem Punkt eindeutig. Verwenden Sie keine verneinten Gedanken. Das Wort nicht wird aus irgendeinem Grund von unserem Unterbewusstsein ausgeblendet. Der Satz, ich möchte dir nicht wehtun, kommt in unserem Unterbewusstsein als, ich möchte dir wehtun an. Was glauben Sie wohl, was da vor sich geht? Natürlich, dass der Traum Wirklichkeit geworden ist. Konzentrieren Sie sich also auf das, was Sie wollen. Gesund sein, reich werden, die Liebe meines Lebens treffen, siegreich aus dem Streit hervorgehen und so weiter. Verwenden Sie beim Formulieren des Ziels das Präsens. Sagen Sie also statt, nächstes Jahr plane ich eine Wohnung zu kaufen, lieber, nächstes Jahr lebe ich in einer neuen, angenehmen Wohnung. Sobald sich auch nur der unbedeutendste Ihrer Wünsche erfüllt hat, merken Sie sich diesen Augenblick. Was Sie anhatten, wo Sie waren, Ihr emotionaler Zustand, das Wetter und so weiter. Merken Sie sich, wie Sie sich gefreut haben. Prägen Sie sich diesen Moment ein. Drücken Sie zum Beispiel den linken Daumen. Wenn sich das nächste Mal ein Traum verwirklicht, schalten Sie wieder Ihren Zauberdaumen ein, indem Sie ihn drücken. Dadurch stimmen Sie sich auf Erfolg ein. Gleichzeitig verankern Sie damit angenehme Augenblicke, wie zum Beispiel einen unerwarteten Erfolg oder ein anderes bedeutendes Ereignis. Ein ebenso effektives Mittel, um sich seinen Wünschen zu nähern, ist es, Ihre wechselseitigen Beziehungen mit Ihrer Umwelt zu überdenken. Sie müssen sich das so vorstellen. Die Welt besteht im Grunde genommen aus den Gedanken, die Sie über sie hegen. Wenn Sie vom Leben nichts Gutes erwarten, dann bekommen Sie auch nichts von ihm. Von erfüllten Wünschen kann überhaupt erst gar keine Rede sein. Wenn Sie aber im Gegenzug der Welt zulächeln, so wird sie irgendwann zurücklächeln. Sie müssen lernen, sich selbst zu lieben und auch verstehen, dass Sie das Bestmögliche verdient haben. Alltägliche und große Ziele. Ziele können unterschiedlicher Art sein. Möglicherweise träumen Sie von einem neuen Kleid oder aber von einer eigenen Insel bei einem hohen Einkommen. Was soll man also tun? Soll man sich vielleicht lieber allzu hoch gesteckte Ziele aus dem Kopf schlagen? Im Gegenteil. Wenn Ihr Ziel allerdings etwas zu umfassend und hoch liegt, zerlegen Sie es in einfach erreichbare Unterziele. Es heißt nicht umsonst, dass auch eine lange Reise mit dem ersten Schritt beginnt. Werden Sie sich aber zunächst einmal über Ihr Ziel im Klaren. Überlegen Sie, ob es wirklich das ist, was Sie wollen. Stellen Sie sich selbst einige Fragen. Wozu wollen Sie dieses Ziel erreichen? Warum ist es Ihnen so wichtig? Was werden Sie empfinden, wenn das Ziel erreicht ist? Wie wird Ihr nächstes Ziel aussehen? Welche Fertigkeiten werden Sie durch dieses Ziel erreichen? Welchen Einfluss wird Ihr Erfolg auf Ihr Leben haben? Was sind Sie bereit, zum Erreichen dieses Ziels zu geben? Im nächsten Schritt konzentrieren Sie sich darauf, was Sie zu tun bereit sind, um Ihren Traum zu erfüllen. Geben Sie jeder Idee Punkte auf einer Skala von 1 bis 10. Nehmen wir an, Sie wollen in einem Jahr ein neues Auto kaufen. Dafür wird es erforderlich sein, 2/3 Ihres Einkommens zurückzulegen und den Gürtel deutlich enger zu schnallen. Würden Sie Ihrer Bereitschaft dazu 10 Punkte geben? Dann ran an die Buletten. Reicht es nicht einmal für 5 Punkte? Vielleicht brauchen Sie eigentlich doch kein Auto. Oder sagen wir, es würde Sie nicht stören, wenn solche Anstrengungen nicht unbedingt erforderlich wären. Verschieben Sie das Ziel also lieber in die Zukunft und erreichen Sie das, was Sie wirklich brauchen. Planen Sie, was Sie zum Erreichen des Ziels tun müssen. Achten Sie darauf, kleine Etappen festzulegen. Danach können Sie zur Tat schreiten. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine Neuigkeiten zu verpassen und an der Verlosung teilzunehmen. 4. Volltreffer. Stellen Sie sich einen Schützen vor. Mit dem bloßen Zielen auf die Zielscheibe ist seine Aufgabe noch lange nicht getan. Es kommt schließlich darauf an, einen Volltreffer zu landen. Der Finger rutscht vom Abzug ab. Fehlschuss. Die Augen sind nicht richtig geschlossen. Daneben. Dasselbe gilt auch für das Erreichen von Zielen, die man sich gesetzt hat. Bevor Sie sich auf dem Weg in Richtung Ihres Traums machen, nehmen Sie Ihr Ziel unter die Lupe. Wie das geht, werden wir Ihnen im Folgenden erklären. Richtig zielen. Sehr viel hängt bei der Verwirklichung unserer Pläne von Zielsetzungen ab. Genau darauf kommt es beim Erfolg schließlich an. Wenn Sie sich ein Ziel setzen, versuchen Sie, eine Reihe von Fragen zu beantworten und die Etappen rechtzeitig zu korrigieren. Also, ist Ihr Ziel zunächst einmal konkret genug? Wenn es sich dabei eher um Luftschlösser handelt, sollten Sie vielleicht lieber kleinere Brötchen backen. Seien wir mal ehrlich, der Otto-Normalverbraucher kann so viel von einem Häuschen in einem Pariser Vorort oder auf den Kanaren träumen, wie er will, und kommt diesem Traum doch nicht einen Schritt näher. Schaffen Sie sich kleine Stufen, die zu Ihrem Traum führen. Was genau brauchen Sie? Vielleicht würden Sie gerne einmal eine Reise ans andere Ende der Welt machen. Fangen Sie also an zu sparen, suchen Sie nach weiteren Einnahmequellen, holen Sie sich einen Reisepass und finden Sie mit Hilfe des Internets heraus, welche Dokumente Sie benötigen. Das Ziel ist damit schon so gut wie erreicht. Wollen Sie vielleicht auswandern? Überdenken Sie sorgfältig alle Möglichkeiten. Finden Sie heraus, wo Sie die Landessprache so lernen können, dass Sie im Alltag zurechtkommen. Der nächste Schritt besteht darin, eine Frist für das Ziel zu setzen. Irgendwo, irgendwie, irgendwann ist als Liedtext ganz schön, in der Praxis ist das aber der Sankt-Nimmerleins-Tag. Ein klar umrissenes Ziel, wie beispielsweise bis montags 10 Uhr 100 Fremdwörter auswendig zu lernen, ist deutlich effektiver als ein schwammiges »Ich werde eine Sprache lernen«. Je konkreter Ihr Ziel ist, umso weniger werden Sie sich vom Weg abbringen lassen. Dementsprechend können Sie auch rechtzeitig den Kurs korrigieren. Wie misst man nun das Ergebnis? Schließlich wollen wir ja wissen, ob wir unser Ziel erreicht haben. Eine solche Fixierung auf zukünftige Erfolge ist einer der Aspekte der Erfüllung von Wünschen. In den meisten Fällen sind die Ergebnisse vollkommen real, sei es der Kontostand, ein erhaltenes Diplom oder ein Geschäftsbericht. Sie haben sich entschieden, von 100 auf 60 Kilo runterzukommen. Schaffen Sie eine Vision von diesem Zielgewicht und kaufen Sie sich ein Outfit in der Zielgröße. Wie gut schätzen Sie die Schwierigkeiten beim Erreichen Ihres Ziels ein? Unterschätzen Sie sie? Dann werden Sie leicht die Flinte ins Korn werfen, wenn Sie auf Probleme stoßen. Wenn Sie sie überschätzen, wird Sie das wiederum von vornherein abschrecken. Die optimale Schwierigkeit des gesetzten Ziels ist genau der Aspekt, von dem es abhängt, in wie viele Teiletappen Sie es zum Ziel Ihrer Träume schaffen, ohne sich zu überanstrengen. Die einen gehen eher langsam vor, mit kleinen Schritten, aber ohne Pause. Andere dagegen sind eher Sprinter. Sie legen große Sprünge hin, verausgaben ihre Kräfte und Nerven und entspannen sich danach. Unsere Fähigkeiten sind jeweils alle verschieden. Und mit eben diesen müssen wir jeweils arbeiten. Setzen Sie sich also Fristen. Wenn nicht für das Gesamtziel, so doch für die Etappen. Die Aufgabe muss erfüllbar sein und dabei Ihren vollen Einsatz fordern. Orientieren Sie sich immer an Ihrem emotionalen Zustand. Fühlen Sie sich, als könnten Sie Bäume ausreißen. Setzen Sie sich ein schwieriges Ziel oder verkürzen Sie die Frist. Fühlen Sie sich kraftlos? Schalten Sie einen Gang runter und planen Sie mehr Zeit für eine Aufgabe ein. Stellen Sie sicher, dass das Ziel positiver Natur ist. Wir haben diesen Punkt schon vorher behandelt. Ziel X in Zeitraum Y zu erreichen ist effektiver, als ein Problem loszuwerden. Unser Unterbewusstsein will das nämlich vielleicht gar nicht loswerden, selbst wenn es noch so unnötig ist. Man weiß ja schließlich nie, wozu es noch gut sein könnte. Verschwenden Sie also keine unnötigen Energien darauf, negativen Zielsetzungen zu widerstehen. Vergessen Sie nicht, dass ein Ziel nicht nur aus Planen und Überdenken aller Aspekte besteht, sondern auch aus Handeln. Sie müssen tatsächlich auf die Situation einwirken, um sie zum Besseren zu verändern. Wenn Sie keine Einflussmöglichkeit finden, wird das Ziel kaum erreichbar sein. Korrigieren Sie also das Ziel oder erweitern Sie die Unterziele, um eben diese Einflussmöglichkeiten zu finden. Haben Sie die nötigen Mittel, um Ihr Ziel zu erreichen? Nehmen wir an, Sie wollen eine Wohnung kaufen. Dafür brauchen Sie 80.000 Euro. Diese Summe müssen Sie erstmal heranschaffen. Wollen Sie als Rentnerin noch eine prima Ballerina oder Akrobatin werden? Das wird vielleicht so nicht gehen. Sie können aber mit etwas Mühe doch noch ein paar Ballettfiguren lernen. Warum auch nicht? Im NLP wird auch ein solcher Begriff verwendet, den wir aus der Ökologie kennen, nämlich den der Umwelt, die auf unsere Aufgaben Einfluss nehmen kann. Wer oder was kann Ihnen helfen oder Sie stören? Wie gut sind die verschiedenen Teile Ihres Plans miteinander koordiniert? Überlegen und entscheiden Sie, wie Sie in der einen oder anderen Situation reagieren, wie Sie eine negative Einwirkung ausgleichen oder von positiven Einwirkungen besser profitieren können. Jetzt müssen Sie unbedingt alles Vorangegangene aufschreiben. Ganz zu Anfang können Sie erst einmal auf einem Zettel alle Ihre Ziele aufführen. Dann sortieren Sie sie nach Schwierigkeit und fangen mit den einfachsten Punkten an. Um ein klares Bild Ihrer Wünsche zu bekommen, führen Sie die folgende Übung durch. Stellen Sie sich Ihr Ziel vor, als sei es schon Wirklichkeit, in Bildern, Klängen, Gerüchen, Geschmäcken, Empfindungen und Gefühlen. Eine solche Technik der inneren Visualisierung wird Ihnen helfen, der Verwirklichung Ihres Traums näher zu kommen. Auf dieselbe Weise erschaffen Sie Ihre Zukunft, das heißt, Ihre Gedanken und Absichten fangen an, sich von selbst zu verwirklichen. In Ihrem Leben werden die nötigen Menschen, Gelegenheiten und Situationen auftauchen. Wiederholen Sie dabei diese Übung so oft wie nur möglich. Dieser Vorgang wird im NLP als Schritt in die Zukunft oder inneres Proben bezeichnet. Vergessen Sie alle vorangegangenen Misserfolge und konzentrieren Sie sich auf den bevorstehenden Erfolg. Empfinden Sie ihn als bereits vorhandenen Fakt. Dadurch ziehen Sie den Erfolg an und setzen beide Gehirnhälften dazu ein, um ihn zu erreichen. Worauf man abzielen sollte. Wir haben nun also gemeinsam herausgefunden, wie man ein Ziel auf seine Erreichbarkeit hin überprüft. Denken Sie daran, es ist ratsam, ein größeres Ziel in kleinere Etappen aufzuteilen. Vergessen Sie auch nicht, dass ein Ziel konkret sein sollte. Indem Sie es richtig formulieren, werden Sie das Gewünschte erreichen. Die Formulierung Ihres Ziels sollte folgendermaßen aussehen: Ich plus positives Prädikat ohne Negation plus weitere Bedingungen und Einschränkungen. Zum Beispiel: Ich werde ohne Probleme innerhalb eines halben Jahres ein Gewicht von 60 Kilo erreichen. Oder: Ich werde ohne Probleme ein schönes Eigenheim in dieser oder jener Stadt in dieser oder jener Zeit bekommen. Merke: Ich erreiche statt ich nehme ab oder ich bekomme erweitert in bedeutendem Maße den Kreis Ihrer Möglichkeiten. Im ersten Falle könnten Sie auf Diät gehen, Sport treiben oder erfolgreich an einem Weight Watchers Programm teilnehmen. Im zweiten Fall können Sie genug Geld für eine Wohnung angesammelt haben, es im Lotto gewinnen oder geschenkt bekommen. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Die Hauptsache ist, keine davon auszuschließen. Fachleute im neurolinguistischen Programmieren gehen davon aus, dass jeder und jede von uns erreichen kann, was er oder sie will. Selbst wenn es schon seit den alten Römern heißt, dass Wiederholung die Mutter des Lernens sei, ist es deutlich effektiver, sich neue Kenntnisse und Fertigkeiten durch einen ersten und einzigen Versuch anzueignen. Sie werden ins Wasser geschmissen und sie werden zielstrebig schwimmen lernen. Man setzt sie aufs Fahrrad und sie lernen, es zu fahren. Wenn sie von einem Hund gebissen wurden, lernen sie sofort, sich vor diesen Tieren in Acht zu nehmen. NLP funktioniert ähnlich. Probieren Sie es selbst mal aus und Sie werden vom ersten Versuch an lernen, die gewünschten Ziele zu erreichen. Ein Lernen, das von starken Emotionen begleitet wird, wird effektiver vonstatten gehen. Bereiten Sie sich zum Beispiel auf eine Prüfung einen Tag vorher vor und Sie werden die Informationen aufsaugen wie ein Schwamm. Das Adrenalin, das in den Merkprozess mit einfließt, wird Ihr Gedächtnis verbessern. Das heißt natürlich nicht, dass Sie völlig unvorbereitet in ein Examen oder zu einem Vorstellungsgespräch gehen oder ins Wasser springen sollten. Sie sollten aber lernen, in den Lernprozess starke Emotionen mit einzubringen. Die positiven Auswirkungen werden Ihnen helfen. Versuchen Sie auch, die richtige Wahl zu treffen. Es ist nicht schwer, eine gute Entscheidung zu treffen. Man muss nur wissen, wie man das anstellt. Verwenden Sie diese einfache Technik. Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich das Idealbild einer richtigen Entscheidung vor. Studieren Sie aufmerksam das Bild, das sich vor Ihren Augen ergibt. Beschreiben Sie seine Besonderheiten. Welche Farbe, welche Dimensionen, welche Form hat sie? Ist sie weit von Ihnen weg oder nahe? Ist sie statisch oder bewegt sie sich? Dasselbe führen Sie mit der Vision einer schlechten Entscheidung durch. Vertiefen Sie sich nun in den Gedanken an die Entscheidung, die Sie treffen müssen. Welches Bild ergibt sich? Wie sieht es aus? Ähnelt es der Visualisierung der richtigen oder der falschen Entscheidung? Daneben: Sie haben sich ein Ziel gesetzt und scheinbar alles genau nach der NLP-Technik gemacht? Nehmen wir aber dennoch an, dass Sie das gewünschte Ziel irgendwie doch nicht so ganz erreicht haben. Warum ist das so? Darüber haben wir mit Ihnen bereits gesprochen. Vielleicht war das Ziel einfach nicht das Richtige. Es kommt vor, dass wir etwas eigentlich nicht selbst wollen, sondern uns an die Wünsche unserer Umwelt klammern. Viele junge Frauen träumen davon, zu heiraten und eine Familie zu gründen, weil sie auf Worte ihrer Verwandten hören wie: Wann heiratest du nur endlich? Oder jemand glaubt, er wolle einen finanziell einträglichen Beruf, obwohl er eigentlich lieber etwas anderes tun würde. Hören Sie auf Ihre innere Stimme. Lernen Sie, ehrlich mit sich selbst zu sein. Analysieren Sie jedes beliebige Ziel vorher, bevor Sie Anstrengungen unternehmen, es zu erreichen, und Sie werden viel vertane Zeit und Mühe vermeiden können. Es kann auch vorkommen, dass das Ziel zu hoch gesteckt ist. Unterteilen Sie es lieber in Etappen, gehen Sie eine nach der anderen durch und überprüfen Sie Ihre Wahl regelmäßig auf Ihre Richtigkeit, wie wir es beschrieben haben. Schließlich wählen wir oft zum Erreichen unserer Ziele die falschen Mittel. Alle möglichen Ziele können mit Hilfe eines Systems verschiedener Strategien erreicht werden. Im Grunde genommen muss man so vorgehen. Werden Sie sich über Ihr Ziel im Klaren. Unternehmen Sie den ersten Schritt in seine Richtung. Sehen Sie, was dabei rumkommt. Verändern Sie Ihr Vorgehen so lange, bis Sie das gewünschte Ziel erreicht haben. NLP ermöglicht es uns, unsere eingebauten Fähigkeiten zum Erreichen bewusster Ziele zu nutzen. Das funktioniert ungefähr genauso wie beispielsweise die unbewusste Selbstregulierung des Körpers. Wir unternehmen schließlich keine bewussten Anstrengungen, um Wunden verheilen zu lassen oder unsere Körpertemperatur konstant zu halten. Wir konzentrieren uns weder auf den Blutkreislauf noch auf unseren Herzschlag. Beim Erreichen unserer gewünschten Ziele setzen wir einen ähnlich unbewussten Prozess in Gang. 5. Jeder hat andere Ziele. Wir stecken uns alle möglichen Ziele. Sei es, eine Fremdsprache zu lernen, zu heiraten, auf eine Wohnung oder ein Auto zu sparen, in der Karriereleiter aufzusteigen, zeichnen oder Mandoline spielen zu lernen. Oder einfach, sich bei einer Party zu entspannen und sich mit alten Freunden zu treffen. All das sind Beispiele für Ziele und sie können je nach Augenblick für uns gleichermaßen wichtig sein. Was muss man nun aber beachten, um den Weg zu den großen Träumen zu verkürzen? Es gibt keine Niederlagen. Es gelingt uns bei weitem nicht immer, auf Anhieb alles zu bekommen, was wir wollen. Leider werten die meisten von uns den ersten Stein auf dem Weg gleich als Niederlage. Infolgedessen schmeißen wir die Flinte ins Korn. Die Experten im neurolinguistischen Programmieren hingegen gehen davon aus, dass es so etwas wie Niederlagen eigentlich nicht gäbe. Es gibt nur Feedbacks. Vergessen Sie nicht, dass Flexibilität Ihnen in jeder Situation helfen kann. Es hat keinen Wert, sich auf ein negatives Ergebnis zu konzentrieren. Begutachten Sie die Situation von allen Seiten und Sie werden ihr letztlich doch etwas Positives abgewinnen können. Ist die Ehe mit dem Mann Ihrer Träume nicht zustande gekommen? Vielleicht war er einfach doch nicht Ihr Typ. Hat es mit dem Kauf einer Wohnung nicht geklappt? War es wirklich genau diese Wohnung, die Sie haben wollten? Oder gibt es nicht vielleicht doch noch irgendwo etwas Besseres? Sie müssen lernen, es auszuhalten, wenn Ihre Hoffnungen sich zerschlagen. Andernfalls verlieren Sie die Fähigkeit, das zu erreichen, was Sie wollen. Aus irgendeinem Grund glauben die meisten Menschen, dass sich ein Misserfolg auf einem Gebiet zwangsläufig auch auf alle anderen Lebensbereiche ausdehne. Erleben Sie eine Absage oder einen Rückschlag, fürchten Sie sich vor einem zweiten Versuch. Der bloße Gedanke an einen herannahenden Misserfolg macht Ihnen schon Angst. Es läuft darauf hinaus, dass Sie auf der Stelle treten und es nicht wagen, auch nur einen Schritt in Richtung Ihrer Träume zu wagen. Zerschlagene Illusionen sind Ihrer Meinung nach schlimmer als ein unrealistischer Traum. So etwas wie Niederlagen gibt es aber überhaupt nicht. Genau davon gehen die Fachleute im neurolinguistischen Programmieren aus. Was ist denn eine Niederlage letztendlich? Doch nur das Ausbleiben des gewünschten Ergebnisses. Andererseits gibt es immer ein Ergebnis, manchmal wieder erwarten ein negatives und manchmal auch wieder erwarten ein positives. Stellen Sie sich mal vor, der Champagner, heute ein Getränk für hohe Anlässe, ist durch den Fehler eines Winzers erfunden worden. Was ist nun ein Feedback? Es beschreibt, dass Sie dieses oder jenes Resultat bekommen. Dadurch entsteht ein Feedback. Was Sie daraus machen, liegt ganz an Ihnen. Überdenken Sie das Resultat und machen Sie es sich zunutze. Wie es so schön heißt, wenn Ihnen das Leben Zitronen zuwirft, machen Sie Limonade daraus. Ziehen Sie aus den Schlussfolgerungen einen Nutzen und sei es eine Lektion für die Zukunft. Ansonsten gehen Sie weiter voran. Zeigen Sie Flexibilität und ändern Sie Ihre Herangehensweise zur Lösung von Problemen. Schaden kann das nie. Mittel oder Zweck? Bevor Sie sich also über einen Misserfolg die Haare raufen und sich quälen, stellen Sie zunächst einmal die Wirklichkeit Ihrer Wünsche und die Erreichbarkeit Ihres Ziels auf den Prüfstand. Jedes Ziel wird von einer Motivation begleitet. Ich werde ein cooler Typ sein, sobald ich dieses Auto habe. Ich werde glücklich sein, sobald ich geheiratet habe. Ich kann mich endlich selbst verwirklichen, wenn ich diese Arbeitsstelle bekomme. All das kann unsere Motivation auf dem Weg zum Ziel sein. So verwunderlich es auch scheint, aber auch kleinliche Launen und nicht verarbeitete Komplexe können ein Antrieb zu großen Zielen sein. Ich werde ein großer Kinostar werden. Dann werden meine alten Klassenkameraden endlich sehen, was für ein toller Typ ich bin. Rachsucht, Der Drang nach Selbstbestätigung oder der Versuch, es jemandem zeigen zu wollen, sind allesamt schlechte Ratgeber. Ihr Unterbewusstsein ist immer auf der Hut. Es kontrolliert die Resultate auf ihre Nützlichkeit. Sie glauben, ihr Ziel sei es, nehmen wir an, weltbekannt zu werden. Ihr Unterbewusstsein weiß aber, dass Ruhm für sich genommen nur ein Mittel zur Selbstbestätigung ist und ein Versuch, der Umwelt seine Selbstständigkeit zu beweisen. Wenn Sie dieses hehre Ziel nämlich erlangt haben, werden Sie sich am Ende doch nur vor Desillusionierung und der Verschlimmerung Ihrer verdrängten Probleme sehen. Es hat keinen Sinn, Zahnschmerzen durch eine Fußmassage heilen zu wollen. Setzen Sie Ihre Ziele sorgfältig auf den Prüfstand und legen Sie für sich fest, was Mittel ist und was Zweck. Falls nötig, tauschen Sie sie gegeneinander aus. Finden Sie erst einmal sich selbst in diesem Leben und werden glücklich. Über das Heiraten kann man danach immer noch reden. Bringen Sie Ihre Fähigkeiten zur Geltung, bringen Sie Bestleistungen und wenn Sie es dann immer noch brauchen, kaufen Sie sich eben dieses coole Auto. Dabei kann Ihnen die Arbeit an den eigenen Werten helfen. Stellen Sie sich die Frage, was ist mir wirklich wichtig? Werte und Überzeugungen wirken ständig auf unser Leben ein. Die Überzeugung, dass Geld die Wurzel allen Übels sei, führt zu folgenden Werten. Ich glaube, dass es wichtig ist, mit einem ehrlich verdienten und kleinen Gehalt zu leben, denn Geld ist nichts als Lug und Trug. Glauben Sie etwa, dass es Ihnen mit so einer Einstellung gelingen wird, ein anständiges Gehalt zu verdienen, geschweige denn, sich dabei glücklich zu fühlen? Wohl kaum. Denken Sie im Zusammenhang mit Ihren Werten auch an Ihre Arbeit und Karriere, Ihre Familie und Hobbys, Selbstverwirklichung und andere Lebensbereiche. Wozu ist Ihnen zum Beispiel die Karriere wichtig? Eine Antwort auf diese Frage könnte zum Beispiel Stabilität, Kommunikation mit Menschen und die Anerkennung Ihrer Angehörigen lauten, und das gibt Aufschluss über Ihre Werte. Viele Definitionen werden sich von einem Lebensbereich auf den anderen übertragen, und bald werden Sie eine ganze Liste an Werten zusammenbekommen. Überprüfen Sie sie jetzt. Fragen Sie sich bei jedem Punkt, warum ist mir das wichtig? An dieser Stelle werden Sie auch andere, zuvor nicht erkannte Werte erkennen. Legen Sie dann eine Hierarchie Ihrer Werte fest. Was ist für Sie das Wichtigste und was nicht? Wenn Sie sich mit Ihren Werten und den für Sie wichtigen Aspekten Ihres Lebens vertraut gemacht haben, können Sie diese auch ändern. Stellen Sie sich dabei immer die Frage, in welchem Maße ist mir dieser Wert wichtig? Welcher von Ihnen ist für meine Ziele wichtiger? Oftmals reicht das schon aus. Geben Sie sich eine Note. Es ist sehr wichtig, Ergebnisse zu messen und zu bewerten. Wie bereits erwähnt, funktioniert bei weitem nicht jeder Traum wie ein NLP-Programm. Um einer bloßen Träumerei Hand und Fuß zu verleihen, müssen Sie das mögliche Ergebnis überprüfen. Dieses sollte genau das beschreiben, was Sie brauchen. Man kann es messen, denn die Begriffe Geld, Liebe und Glück beschreiben keine genaue Menge. Formulieren Sie also auch eine Quantität. Die Erreichbarkeit des Ergebnisses ist noch ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt. Wenn jemand vor Ihnen dieses Ergebnis erreichen konnte, dann ist es auch erreichbar. Millionär werden, ein Haus auf Jamaika kaufen oder lernen, einen Hubschrauber zu fliegen. Wenn Sie wiederum davon träumen, ein Bürger des Planeten Mars oder ein lila Elefant zu werden, gestaltet sich das schon deutlich schwerer. Das Ergebnis muss realistisch sein. Ein Haus innerhalb eines Monats zu bauen und innerhalb derselben Frist ein Kind auf die Welt zu bringen, ist es jedenfalls nicht. Setzen Sie sich schließlich einen klar festgelegten Zeitrahmen. Irgendwo, irgendwie, irgendwann zählt nicht. Würde es Ihnen denn vielleicht passen, wenn Sie mit 90 Jahren endlich Ihre Wohnung in Washington D.C. bekommen? Und nun wollen wir bestimmen, wie wir das Ergebnis kontrollieren werden. Und zwar wir alle. Ein Ergebnis wie »Der Thomas mag mich« oder »Herr Schmidt nimmt mich mit auf die Arbeit« zählt nicht. Von uns hängt nämlich schon auf der Ebene der Formulierung rein gar nichts ab. Anders wäre das bei »Ich finde ganz einfach einen Menschen, den ich liebe und der mich liebt« und unsere Beziehung wird sich glücklich gestalten. Hier liegt die Situation nämlich ganz in Ihrer Hand. Beantworten Sie für sich auch ein paar weitere Fragen. Gäbe es eine mögliche Situation, in der das Erreichen eines Ergebnisses vielleicht gar nicht mehr nötig wäre? Sind Sie dazu bereit, das Gewünschte unabhängig von den jeweiligen Umständen anzunehmen? Was können Sie verlieren, wenn Ihr Traum erfüllt ist? Sie müssen sich vor Augen führen, dass die Erfüllung eines jeden Wunsches unser Leben verändert. Wenn Sie zum Beispiel ein Kind haben wollen, müssen Sie die Angst überwinden, dadurch Ihre Bewegungsfreiheit zu verlieren. Stellen Sie auch unbedingt all Ihre Kräfte auf den Prüfstand. Sie werden sich wundern, aber dazu zählen auch alle unsere Fertigkeiten und sogar charakteristische Eigenschaften. Alter, Geschlecht, Lebenserfahrung, Fertigkeiten im NLP, Beziehungen, Zielstrebigkeit, ein gutes Gedächtnis, all das sind Kräfte, die Sie zum Erreichen eines Ziels aufwenden müssen. 6. Die Magie der Kommunikation. Ziele zu erreichen ist ohne soziale Kontakte unmöglich, sei es auf der Arbeit oder Karriere, bei der Selbstverwirklichung oder im Privatleben. Wir sind immer von anderen Menschen umgeben. Und mit denen muss man sich nun mal arrangieren. Und zuweilen hängt von ihnen auch die Erfüllung unserer Wünsche ab. Können Sie einen Arbeitgeber nicht davon bezeugen, dass Sie ein wertvoller Mitarbeiter sind? Dann wird es Ihnen wohl kaum gelingen, die erträumte Stelle zu erreichen. Hier kommt uns aber die Magie der Kommunikation zur Hilfe, wie sie von Spezialisten im Bereich des neurolinguistischen Programmierens entdeckt wurde. Spielen wir Narziss. Wir haben bereits die verschiedenen Menschentypen in Abhängigkeit von ihrem dominanten Wahrnehmungskanal erörtert. An dieser Stelle ist es angebracht, Ihnen ein Geheimnis zu entlüften. Jeden Menschen zieht es zu denen hin, die ihm ähnlich sind, und er vermeidet diejenigen, die ihn an seine Schwächen erinnern. Das können wir uns mit Erfolg in allen möglichen Gesprächen zunutze machen. Ihrem Gegenüber müssen Sie die Botschaft geben: Du und ich, wir sind gleich. Wie stellt man das nun an? Suchen Sie vor allen Dingen nach Berührungspunkten. Achten Sie einmal darauf, wie leicht ältere Damen auf das Thema Krankheit ansprechen. Ach, Sie haben da was mit dem Herzen? Kennen Sie was, was da hilft? Also ich nehme da ja immer: Gemeinsame Hobbys, Interessen, Geburtsort, Ziele im Leben, Bildungsstand oder vielleicht auch nur ein gemeinsamer Zahnarzt. All das kann uns näher bringen. Das Unterbewusstsein gibt dann sein Okay. Das ist einer von uns, dem kann man trauen. Nehmen wir an, Sie treffen sich mit einem Unbekannten auf neutralem Territorium und wissen nicht, wie Sie einen Berührungspunkt finden können. Sie werden wohl kaum einem potenziellen Arbeitgeber verkünden können: Ach, Sie kommen aus Berlin? Das ist aber ein Zufall, ich nämlich auch. Wir müssen also zu körperlichen Annäherungstechniken greifen. Im NLP gibt es eine sehr nützliche Technik, die Spiegelung genannt wird. Sie achten auf die Gesten, die Haltung und Mimik des Gesprächspartners und spiegeln ihn genau wider. Sagen wir, Ihr Gesprächspartner sitzt mit verschränkten Armen auf der Brust da. Das bedeutet, dass er eine verschlossene Haltung einnimmt. Sie wiederum kreuzen unauffällig Ihre Hände auf den Knien. Natürlich sollte man es dabei nicht übertreiben. Ein allzu intensives Spiegeln kann leicht als Nachäffen empfunden werden und wird bei Ihrem Gesprächspartner keine sonderliche Freude hervorrufen. Anpassen kann man sich auch an das Gesprächstempo oder den Tonfall. Hat Ihr Gesprächspartner eine hohe Stimme? Versuchen Sie, sich anzupassen. Ist die Stimme tief? Wenn es Ihnen nicht gelingt, einen Ton tiefer zu sprechen, legen Sie etwas mit der Lautstärke nach. Vor allem aber achten Sie auf die Worte. Über die Magie der Worte im neurolinguistischen Programmieren werden wir später noch einmal genauer sprechen. Zunächst einmal geben wir eine Technik zur Hand. Spiegeln Sie die Repliken Ihres Gesprächspartners. Nehmen wir an, man sagt Ihnen: Wir glauben nicht, dass Ihr Vorschlag sonderlich hilfreich ist. Daraufhin antworten Sie: Ich verstehe, dass Sie glauben, mein Vorschlag sei nicht sonderlich hilfreich, aber... Und vergessen Sie natürlich nicht, auf den dominanten Wahrnehmungskanal Ihres Gegenübers einzuwirken. Wie Sie diesen Kanal bestimmen können, haben wir Ihnen ja bereits dargelegt. Wenn Sie also mit einem visuellen Menschen sprechen, verwenden Sie solche Worte wie: Ich sehe das genau wie Sie. Entsprechend sagen Sie einem auditiven Menschen zum Beispiel: Hören Sie. Oder einem Kinästhetiker zum Beispiel: Spüren Sie den Unterschied? Andere überzeugen lernen. Ihre Bitte wird in 90% der Fälle Gehör finden, sofern Ihr Gesprächspartner sich wohlfühlt. Sie verstehen ihn, richten sich auf ihn ein und er wird sicher sein, dass Sie ihn verstehen. Um ein solches gegenseitiges Verständnis herzustellen, kann man einige einfache NLP-Techniken verwenden. Machen wir uns mit dem Rapport bekannt. Was ist das? Ein Gefühl der Verbundenheit, des Vertrauens zwischen Menschen. Er wird durch die Techniken des Spiegelns und der Annäherung hergestellt, die wir bereits beschrieben haben. Sie spiegeln die Gesten und die Haltung eines Menschen wider, nähern sich seinen Worten und seiner Haltung in dieser oder jener Frage. Schließlich stimmen sie sich auf das Weltbild ihres Gegenübers ein. Genau diese vollständige Einstimmung wird Rapport genannt. Sie führt dazu, dass ihr Gegenüber sie unterbewusst als einen von seinen Leuten wahrnehmen wird. Dabei werden sie bei der Anwendung all dieser Techniken gar nicht viel Zeit aufwenden müssen, es wird ihnen vielmehr auf Anhieb gelingen. Wenn sie aber Angst davor haben, dass das Ganze zum Nachäffen gerät, fangen sie ganz einfach damit an, sich auf das Atemtempo ihres Gegenübers einzustellen. Alles andere kommt dann von allein. Die Redegeschwindigkeit, die Lautstärke, selbst die emotionale Grundeinstellung werden sich ganz von selbst anpassen. Wie stellt man nun fest, ob ein Gefühl des Vertrauens beim Gegenüber zustande gekommen ist? Orientieren Sie sich an folgenden Anzeichen. Vor allem sollten Sie auf Ihre eigenen Empfindungen achten. Sympathie wird von vielen von uns als ein Gefühl der Wärme oder als Kribbeln im Solarplexus wahrgenommen. Nach ein paar Minuten, sobald diese Empfindung eingetreten ist, werden Sie bemerken, dass sich die Gesichtsfarbe Ihres Gegenübers leicht verändert hat. Manchmal geben Menschen es auch von sich aus preis, dass sie sich in ihrer Gegenwart wohlfühlen. Mit dir kann man gut reden, du verstehst mich. Solche oder ähnliche Sätze, die scheinbar zufällig und ganz nebenbei dahergesagt werden, zeugen von einem hergestellten Rapport. Überprüfen Sie schließlich, inwiefern der Rapport eine Eigenwirkung entfaltet. Hören Sie auf, Ihr Gegenüber zu spiegeln. Wenn alles in Ordnung ist, wird Ihr Gesprächspartner unbewusst anfangen, Ihre Haltung zu kopieren. Der Anker – Magie des Wortes und der Gesten. Im NLP ist auch die Möglichkeit vorgesehen, in der Kommunikation Anker zu setzen. Damit hypnotisieren Sie praktisch Ihren Gesprächspartner und stellen in ihm die Reaktionen her, die Sie brauchen. Schauen wir uns diese Anker einmal genauer an. Wir haben es ja schon in der Schule gelernt, dass es angeborene und erlernte Reflexe gibt. Denken Sie an eine Zitrone. Na, haben Sie diesen unvergesslichen Geschmack gespürt? Und dabei liegt in Ihrer unmittelbaren Nähe vielleicht nicht eine einzige Zitrusfrucht. Sie haben also irgendwann einmal eine Zitrone probiert und wissen, welchen Geschmack sie hat. Und nun ruft der bloße Gedanke an die Frucht automatisch die entsprechenden Reaktionen hervor. Dieser Prozess der Abspeicherung eines Sinneseindrucks im Unterbewusstsein wird im neurolinguistischen Programmieren als Verankerung bezeichnet. Im Grunde genommen ist die Verankerung das Aufstellen einer Verbindung zwischen einer Reaktion und einem Reiz. Nehmen wir an, Sie gehen gerne zum Friseur. Beim Friseur lassen Sie dementsprechend allen Stress fallen und Ihre Laune verbessert sich zusehends. Möchten Sie, dass Ihr Erscheinen bei einem Menschen Freude auslöst? Verankern Sie entsprechende Emotionen in ihm. Unterhalten Sie sich in ungezwungener Atmosphäre, stellen Sie einen Rapport her. Fragen Sie Ihr Gegenüber nach dem schönsten Moment seines Lebens. Lassen Sie es ruhig lange und ausschweifend erzählen. Stellen Sie weitere Fragen zu diesem Moment. Ihre Aufgabe besteht darin, Ihr Gegenüber dazu zu bringen, sich ganz in seine Erinnerung zu vertiefen und ganz in Gedanken zu sein. Sobald Sie sehen, dass Ihr Versuch eine positive Wirkung hervorruft, berühren Sie Ihren Gesprächspartner. Am Handgelenk, am Unterarm, am Hals oder am Knie. Hauptsache ist, dass Sie nicht die am leichtesten zugänglichste Stelle seines Körpers wählen. Sie wollen schließlich, dass er ausschließlich in Ihrer Gesellschaft Freude empfindet. So setzen Sie einen Anker. Dann können Sie die Hand wegnehmen. Jetzt kann Ihr Gegenüber wieder in den Normalzustand zurückkehren. Überprüfen Sie beim nächsten Treffen, ob Ihr Anker noch da ist. Berühren Sie dieselbe Stelle. Die Berührung wird bei Ihrem Gegenüber dieselben positiven Emotionen hervorrufen. 7. Schaffen wir uns eine eigene Wirklichkeit. Wissen Sie eigentlich, dass es eine objektive Realität gar nicht gibt? Alles, was uns umgibt, ist subjektiv. Alles wird durch unsere und ihre Wahrnehmung verzerrt. Ein einfaches Beispiel. Für den einen ist ein Hund ein Freund und Beschützer. Was aber, wenn Sie als Kind einmal von einem Vertreter dieser Art gebissen wurden? Wahrscheinlich wird Ihnen dann ein Schauer über den Rücken laufen und Sie werden sich verstecken wollen, wenn jemand ruft: Schau mal, ein Hund. Zuweilen kann so ein Wahrnehmungsunterschied natürlich schon mal zu Missverständnissen mit anderen Menschen führen. Gerade darin aber liegen auch gewaltige Chancen. Sie können sich ihre eigene Welt erschaffen, erfolgreich, hell und ganz nach ihren Wünschen. Sie können ihre Überzeugungen auch ihrer Umwelt so mitteilen, dass sie ihnen glaubt und ihre Wünsche gerne erfüllen wird. Mit Worten malen. Um ein Ziel zu erreichen, muss man manchmal mit seinen Mitmenschen zusammenarbeiten. Manchmal reicht es, lange genug nachzudenken und das Ziel selbst mit Worten zu beschreiben, und es wird ganz von selbst auf sie zukommen. Das Wort Linguistik, also Sprachwissenschaft, ist einer der zentralen Begriffe des NLP. Es verwundert daher nicht, dass die herausragendsten Vertreter des neurolinguistischen Programmierens auch gut zu überzeugen verstehen. Wenn wir lernen, unsere Sprache bewusst einzusetzen, können wir alle gewünschten Ziele erreichen. Bei der Arbeit mit dem Gesprächspartner müssen Sie die Worte aufschnappen, die ihm ähnlich sind, wie wir es schon gemeinsam gelernt haben. Zunächst einmal sollten Sie zur Beschreibung Ihres Ziels eine besondere Sprachvariante verwenden, die E-Prime genannt wird. Dieser Begriff wurde von dem Linguisten und Harvard-Professor D. David Berland geprägt. Er beschreibt das Fehlen des Verbs Sein sowie aller Konstruktionen, die es implizieren. Indem Sie sich E-Prime aneignen, werden Sie auch lernen, Ihre eigene Denkart in Frage zu stellen und flexibler zu denken. Tina ist Mutter. Dieser Satz klingt eindeutig und kompromisslos. Tina ist nur eine Mutter und sonst nichts. Sie kann aber auch eine schöne junge Frau sein, eine verdiente Mitarbeiterin, verliebt oder unglücklich im Privatleben oder eine richtige Rampensau sein. All das wird dadurch ausgelassen. Lassen wir also dieses Verb sein aus dem Spiel. Tina ist Mutter geworden. Klingt schon weniger eindeutig. Vergleichen Sie auch zum Beispiel einmal "Der Thomas ist doof" mit "Thomas hat sich in der Situation echt doof verhalten" oder "Ich finde, Thomas hat sich echt doof benommen." Indem Sie sich in dieser Sprache üben, werden Sie mit Leichtigkeit alles Gewünschte sowohl Ihrem Unterbewusstsein als auch Ihrer Umwelt mitteilen. Dabei müssen Sie auch nicht Ihr Variantenspektrum durch die Zäune kühner Behauptungen eingrenzen. Vielmehr werden Sie, indem Sie E-Prime verwenden, alles sorgfältig überdenken, was Sie sagen wollen. Sie erlangen also Klarheit im Denken und Begreiflichkeit im Urteilen. Sie werden zugeben müssen, dass das nützlich sein kann. Also, versuchen Sie, Ihr Ziel zu beschreiben. Und dann versuchen Sie, das bereits Gesagte auf E-Prime zu formulieren. Lesen Sie Ihre Notizen immer einmal wieder durch und lesen Sie sich auch laut vor. Dadurch werden Sie sie in Ihr Unterbewusstsein einprägen. Das Ziel wird beginnen, unabhängig von Ihnen zu wirken, und die Ergebnisse werden sich unvermeidlich verwirklichen. Die Magie der Vorstellungskraft. Mit der Beherrschung der Sprache und der Rede ist es noch lange nicht getan. Jeder von uns verfügt auch über die wunderbare Gabe der Vorstellungskraft. Man braucht sich das Erwünschte nur richtig vorzustellen und unsere Träume werden Wirklichkeit. Mithilfe dieses wunderbaren Mittels können wir alles erreichen, was wir nur wollen. Und jetzt werden wir uns mit Ihnen eine äußerst wirksame Übung aus dem Bereich des neurolinguistischen Programmierens ansehen. Die Erfolgsübertragung. Erinnern Sie sich an den schillerndsten, beeindruckendsten Sieg Ihres Lebens. Stellen Sie sich ihn möglichst genau vor und beziehen Sie alle Sinnesorgane dabei mit ein. Achten Sie auf Ihre Empfindungen dabei. Freude, Euphorie, ein Hochgefühl. Und nun legen Sie unter diesen emotionalen Zustand einen anderen Gedanken. Ihr Ziel. Dabei sollten Sie mit belangloseren Zielen anfangen, denn so können Sie Ihre Visualisierungstechnik verfeinern. Wählen Sie sich nun ein kleineres Ziel aus Ihrer Liste aus und stellen Sie sich vor, es sei bereits eine vollendete Tatsache. Gehen Sie schrittweise vor. Zuerst kommt das Bild, dann der Ton, dann die Empfindungen des Tastsinns, schließlich der Geschmack. Das sich daraus ergebende Bild soll so realistisch wie nur möglich sein. Fügen Sie ihm starke, erhebende Emotionen hinzu. Wiederholen Sie diese Übung regelmäßig. Diese Übung wird auch als sich selbst erfüllende Prophezeiung bezeichnet. Indem Sie eine Vision des Ergebnisses in Ihrer Vorstellung erschaffen, formen Sie Ihre eigene Zukunft. Eine positive Vision bringt positive Ergebnisse hervor, und dasselbe gilt auch umgekehrt. Mit dem Gehirn spielen. Wie wir wissen, ist das menschliche Gehirn in zwei Hälften aufgeteilt. Eine davon ist für die Logik zuständig und die andere für Emotionen und Fantasie. Wenn Sie bewusst beide Gehirnhälften benutzen lernen, ist Ihnen der Erfolg garantiert. Wie kann man das nun lernen? Zu Anfang wollen wir die Stadien des Denkens betrachten. Wir müssen schließlich erst einmal begreifen, wie das Gehirn überhaupt funktioniert. Wir werden die Stadien dabei natürlich formal beschreiben, denn sie können sich auch in der Reihenfolge vertauschen. Zunächst einmal gibt es das Vorbereitungsstadium, Planung, Zielbestimmung, Datensammlung. In dieser Etappe macht es Sinn, das Ziel in schriftlicher Form zu formulieren und es sich auszumalen. Drücken Sie das gewünschte Ergebnis dabei auch in der Formulierung aus. Die Analyse ist das Studium, in dessen Verlauf Sie sich in Gedanken über die gestellte Aufgabe vertiefen und das Für und Wider abwägen. Dieser Vorgang ist normalerweise mit der Tätigkeit der linken Gehirnhälfte verbunden und ist linearer Natur. Wenn X, dann Y. Je tiefer wir uns in die lineare Analyse vertiefen, umso schwerer können wir zur anderen, nicht-linearen Denkart übergehen. Was soll man aber tun, wenn das analytische Denken schlicht und ergreifend nicht ausreicht? Können Sie keine Entscheidung treffen, die auf den Ausgangsdaten gründet, dann ist Ihr kreatives Denken gefragt. Wir können schließlich über alles fantasieren, was wir wollen. Die Hauptsache ist nur, im Nebel der Fantasie keine realen Möglichkeiten zu übersehen, die Sie zur Lösung eines Problems aufwenden können. Die nächste Etappe des Denkprozesses wird von Psychologen als Frustration bezeichnet. Sie ist ein Gefühl der Sackgasse, der Ausweglosigkeit. Viele von uns, die sich vor ihr sehen, haben Lust, alles auf halbem Wege hinzuschmeißen. So verwunderlich das ist, aber genau in solchen Momenten emotionaler Leere kann oft eine Erleuchtung auftreten. Geben Sie Ihrem Verstand nur einfach etwas Ruhe und lassen Sie die Denkprozesse ohne Ihren direkten Einfluss ablaufen. Legen Sie das Problem für den Moment beiseite. Als nächstes folgt die Inkubation. Unternehmen Sie keine Versuche, die Vorgänge kontrollieren zu wollen. Entspannen Sie sich von der bestehenden Aufgabe. Ihr Unterbewusstsein bereitet sich darauf vor, Ihnen eine Lösung zu geben. Sie brauchen es nicht zu bedrängen. Die Inkubationszeit kann ein paar Sekunden betragen oder aber auch Jahrzehnte. Selbst während des Schlafs hört der Inkubationsprozess, das Aussitzen einer Entscheidung, nicht auf. Die Erleuchtung ist das wohl angenehmste Stadium. Sie haben zündende, wenn nicht gar geniale Ideen, völlig unerwartet und aus heiterem Himmel. Das Unterbewusstsein wirft Ihnen die Lösungen für Ihre Probleme und zum Erreichen Ihrer Ziele gleichsam vor die Nase. Das nächste Stadium wird als Verwirklichung bezeichnet. Hier handeln wir bereits. Die Träume verwandeln sich in Wirklichkeit und werden zu Tatsachen. Wenn Sie ein Problem behandeln, gehen Sie unbedingt nach den oben beschriebenen Stadien vor. 8. Die Geheimnisse des Erfolgs. Warum sind einige Leute erfolgreich und andere arbeiten sich den Buckel krumm und erreichen dabei doch nichts? Auf diese Frage gibt es zahlreiche Antwortmöglichkeiten. Vielleicht gibt es einen inneren Faktor, der Sie ausbremst. Wenn man ihnen von Kindheit an eingebläut hat, nur Handwerk sei echte Arbeit, werden ihnen kreative Berufe als Faulenzerei erscheinen. Es kann aber gleichzeitig sein, dass sie bei der Arbeit auf der Baustelle eigentlich nur ihren inneren großen Künstler unterdrücken. Es kann auch vorkommen, dass sie ihr Ziel nicht klar genug formulieren. Wie kann man trotzdem zu Erfolg gelangen? Genau das werden wir Ihnen im Folgenden erzählen. Sich selbst im Weg stehen. Es klingt komisch, dass wir uns oft selbst Steine in den Weg zum Erreichen eines Ziels legen. Oft entstammen sie der Kindheit oder fremden oder eigenen Misserfolgserlebnissen. Sind Sie sicher, dass Sie mit Ihrem Lebensstil, Beruf, Wohnort unmöglich genug Geld, sagen wir, für eine Wohnung zusammenkriegen? Dann wird das auch so sein. Halten Sie es mit Schopenhauer und denken, heiraten bedeutet Rechte halbieren und Pflichten verdoppeln? Dann werden Sie im Familienleben wohl kaum glücklich sein. Und solche Beispiele gibt es hunderte. Solche negativen Überzeugungen muss man sorgfältig schon im Keim unterdrücken. Sie erinnern sich daran, dass die Welt ihre eigenen Emotionen und Erwartungen widerspiegelt. Befreien Sie sich also von diesen Faktoren, die Sie auf dem Weg zu Ihren Zielen nur ausbremsen. In jedem von uns sind eine ganze Reihe negativer Programme festgeschrieben. Ich bin dumm. Man muss ein Schwein sein, um reich zu werden. Ich krieg nie etwas hin. Ich verdiene keine Liebe und Treue. Aus Sicht des NLP sind das alles Dateien in Ihrem biologischen Computer, Ihrem Unterbewusstsein. Im Umkehrschluss kann man sie aber auch löschen, überschreiben und sogar nutzbringend einsetzen. Wie löscht man nun diese negativen Programme? Konzentrieren Sie sich auf eine der Überzeugungen, die Sie davon abhalten, Ihr Leben zu genießen. Noch besser ist es natürlich, wenn Sie sich daran erinnern können, woher dieses Programm stammt. Wer hat Ihnen das erzählt? Hat es mit einer etwas schlechten, eigenen Erfahrung zu tun? Erinnern Sie sich nun zurück an den Menschen, Charakter aus einem Zeichentrickfilm, Spielfilm oder Buch, dem Sie absolut nicht trauen können. Denken Sie an den Augenblick, wo er oder sie gelogen hat, und sehen Sie sich in Ihrer Vorstellung genau an, wie er oder sie das macht. Analysieren Sie dieses Bild der Lüge. Ist es statisch? Bewegt es sich? Wie groß ist es? Wodurch zeichnet es sich aus? Nun malen Sie sich das Bild Ihrer eigenen negativen Überzeugung aus, wobei Sie es mit allen Eigenschaften einer Lüge ausstatten. Im Verlaufe der Übung werden Sie die Überzeugung, die Sie am Leben hindert, als Lüge wahrnehmen und können sich so von Ihrem Einfluss befreien. Dieselbe Methode können Sie übrigens auch in den verschiedensten anderen Situationen anwenden. Sind Sie krank? Überzeugen Sie sich davon, dass es diese Krankheit nicht gibt und die Diagnose falsch ist. Haben Sie Kommunikationsprobleme? Gehen Sie genauso vor. Auch schmerzhafte Erinnerungen können uns an der Selbstverwirklichung hindern. Krankheiten, Konflikte, Trennungen oder Entlassungen können alle seelische Wunden hinterlassen. Oft lässt uns das Geschehene auch Jahre später nicht los. Befreien Sie sich von diesem überflüssigen Ballast. Das ist auch gar nicht mal so schwer. Konzentrieren Sie sich auf die traumatische Erinnerung. Stellen Sie es sich als Bild vor. Und jetzt verkleinern Sie das Bild. Verringern Sie seine Schärfe, als ob Sie sich davon entfernen würden. Ist das Bild kaum noch zu erkennen? Halten Sie es an. Stellen Sie sich vor, dass um Sie herum weißer Nebel aufkommt, der das Bild vor Ihnen verbirgt. Vor Ihrem geistigen Auge bleibt nur ein weißer Hintergrund zurück. Schauen Sie sich jetzt den Film dieses schlimmen Ereignisses in umgekehrter Reihenfolge an, als ob Sie zurückspulen würden. Wiederholen Sie alle diese Etappen dreimal. Die traumatische Erinnerung wird schrittweise verschwinden. Erfolgsstrategien. Sehnen Sie sich nach Erfolg? Sind Sie bereit zu handeln? Machen Sie sich bei der Planung Ihrer Ziele eine interessante Strategie von Disney zu eigen. Sie kann Ihnen nützlich sein. Also, machen Sie es sich erst einmal in Ihrem Zimmer bequem. Für deutliche Resultate können Sie in einem überschaubaren Raum auch drei Stühle um sich herum aufstellen. Sie sind der Beobachter. Auf einem der Stühle sitzt ein imaginärer Träumer, auf dem zweiten ein Realist, auf dem dritten ein Kritiker. Schreiben Sie jedem Platz einen entsprechenden Zustand zu. Erinnern Sie sich daran, wie Sie sich Träumen hingeben, sich mit der Wirklichkeit auseinandersetzen oder Ihre eigenen bzw. anderer Leute Ideen kritisieren. Setzen Sie sich auf den Stuhl des Träumers und fühlen Sie den damit verbundenen Zustand. Wiederholen Sie die Übung mit den Stühlen des Realisten und des Kritikers, indem Sie die Stühle wechseln. Setzen Sie sich jetzt das Ziel, das Sie erreichen wollen. Werden Sie ein Träumer. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Dasselbe wiederholen Sie mit den Plätzen des Realisten und des Kritikers. Formulieren Sie die Anmerkungen des Kritikers als die eines Beobachters und lassen Sie sie Ihrem träumerischen Ich zukommen. Dieser Kreislauf kann sich über mehrere Male hinziehen, bis Ihr Plan vollkommen ist. Überhaupt hängt der Erfolg eines gesetzten Zieles vor allem von der richtigen Planung ab. Darüber haben wir mit Ihnen ja bereits gesprochen. Sie können alles erreichen. Was glauben Sie? Gibt es auf der Welt Millionäre, große Künstler und Schauspieler, angesehene Journalisten, Besitzer von Yachten, Schiffen, eigenen Inseln? Natürlich gibt es sie. Und das heißt, dass sie auch dazugehören können. Auf eben diesem Prinzip beruht das neurolinguistische Programmieren. Wenn jemand etwas schaffen kann, können es andere auch. Stellen Sie sich die richtigen Fragen. Normalerweise streben wir danach, Erklärungen für die Ereignisse in unserem Leben zu finden. Unlogische Vorgänge beunruhigen uns. Wir suchen immer nach einem Weil. Ich habe Geld verloren, weil ich einer unseriösen Firma vertraut habe. Das nächste Mal werde ich sorgfältiger bei der Wahl meiner Geschäftspartner sein. Hier haben wir es immerhin noch mit einer Selbstkritik zu tun, die von Nutzen sein kann. Oft aber sehen die Erklärungen eher so aus. Ich bin entlassen worden, weil der Chef ein schlechter Mensch ist. Wie wir bereits wissen, weisen wir in letzterem Falle jede Verantwortung von uns und damit auch jede Möglichkeit, die Situation zu verändern. Stellen Sie sich auch die Fragen, wozu und wie. Also, wozu ist die Situation gut? Wie kann ich sie zum Besseren wenden? Werden Sie selbstsicherer. Selbstsichere Personen sind wesentlich erfolgreicher. Sie lassen sich von Misserfolgen nicht abhalten, sondern suchen nach neuen Strategien, um ihre Ziele zu erreichen. Wie kann man nun einen Zustand erreichen, in dem man sich seiner Fähigkeiten vollkommen sicher ist? Denken Sie an die Dinge, deren Sie vollkommen sicher sind. Beispielsweise, dass die Sonne abends untergeht, Strauße nicht fliegen können und Elefanten einen Rüssel haben. Stellen Sie sich diese bildliche Assoziation mit dem Wort Selbstsicherheit vor. Merken Sie sich dieses Bild. Und nun analysieren Sie es. Seine Farbe, Bewegungen, Lage im Raum, seinen Klang, Geruch, wie es sich anfühlt. Sind Sie Teil des Bildes oder Beobachter? Beschreiben Sie alle Eigenschaften, die Sie finden können. Denken Sie nun an ein Problem, für dessen Lösung es Ihnen an Selbstsicherheit mangelt, und zwar genau jetzt. Was für ein Bild sehen Sie? Analysieren Sie es und beschreiben Sie seine charakteristischen Eigenschaften. Vergleichen Sie die Liste der Eigenschaften. Verleihen Sie nun dem Bild Ihres Problems die Eigenschaften der Liste von Selbstsicherheit. Überzeugen Sie sich selbst. Diese einfache Technik funktioniert ganz wunderbar. 9. Sich selbst ausbremsen. Alle Probleme, die uns im Leben begegnen, erschaffen wir also selbst. Fühlen Sie sich unsicher, weil Sie ein Vorstellungsgespräch vergeigt haben? Haben Sie entschieden, dass Sie mit einer Aufgabe ja doch nicht fertig werden und einen Traum aufgegeben, ohne es überhaupt versucht zu haben? Hindern Sie sich doch nicht selbst daran, das Leben in vollen Zügen zu leben. Anker und Launen. Schlechte Laune setzt negative Programme in unserer Umwelt in Gang. Umgekehrt stehen einem glücklichen Menschen alle Türen offen und ihm scheint alles, was die Welt zu bieten hat, nur so zuzufliegen. Aus irgendeinem Grund aber sind die meisten Menschen ihrer Laune gegenüber doch äußerst nachsichtig. Kummer, das geht schon vorüber. Zorn, wir lassen mal ein bisschen Dampf ab, dann geht das schon wieder. Was soll man also tun? Natürlich das Positive verankern. Wenn Sie sich in einem Zustand der inneren Ruhe befinden, verankern Sie in sich die gewünschten Zustände. Das können Freude, Tatendrang, Selbstsicherheit, Zielstrebigkeit, Arbeitseifer und viele andere sein. Die Wahl liegt ganz bei Ihnen. Wie gehen wir dabei vor? Schließen Sie die Augen und malen Sie sich eine Vision der Freude aus oder eines anderen positiven Zustands. Wie sieht sie aus? Wie fühlt sie sich in Ihrem Körper an? Wo fühlen Sie sie? Studieren Sie Ihre Vorstellung dieser Emotion einige Minuten lang und Sie werden merken, dass sich Ihre Laune bereits verbessert. Jetzt wollen wir lernen, den gewünschten Zustand zu verankern. Entspannen Sie sich, schließen Sie die Augen. Atmen Sie tief und ruhig durch. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Atmung. Zählen Sie langsam in Gedanken von 1 bis 33. Zusätzlich können Sie sich auch die Zahlen bildlich vorstellen. Dadurch geraten Sie in eine leichte Trance. Nun denken Sie an einen Moment absoluter Freude und Euphorie oder Selbstsicherheit und so weiter zurück, den Sie einmal erlebt haben. Hat es solche Situationen in Ihrem Leben noch nicht gegeben? Denken Sie an ähnliche Szenen aus Filmen oder Büchern. Der Zustand muss klar und emotional aufgeladen sein. Spüren Sie diesen Zustand in Ihrem Körper. Nun berühren Sie irgendein Körperteil. Schnippen Sie mit den Fingern, kreuzen Sie die Knöchel, massieren Sie sich irgendwo. Trainieren Sie mehrmals, den gewünschten Zustand in sich hervorzurufen. protestieren Sie mit Hilfe Ihres Ankers. Wenn in Ihnen Unzufriedenheit aufkommt, schnippen Sie mit den Fingern oder führen eine andere geplante Handlung aus. Ihr Zustand wird sich zwangsläufig verändern. Keine Angst mehr. Der Sieg über unsere Ängste und Phobien wird es Ihnen ermöglichen, ein entspannteres und erfolgreicheres Leben zu führen. Sie alle nämlich hindern uns nur am Leben. Die folgende Übung wird aber dabei helfen, mit Ihnen fertig zu werden. Sie erinnern sich sicher daran, dass ein Teil unseres Unterbewusstseins für Ängste zuständig ist. Mit eben diesem Teil wollen wir nun arbeiten. Also, legen Sie sich bequem in Ihrem Zimmer hin und versuchen Sie, herauszufinden, wo in Ihrem Körper dieser oder jener Teil des Unterbewusstseins am aktivsten ist. Angst zum Beispiel kann im Magen oder im Solarplexus liegen. Stellen Sie sich vor, das Fundstück würde bequem in Ihre Hand passen. Beschreiben Sie es. Es kann eine Kugel sein, ein Würfel, ein Tropfen oder vielleicht irgendeine unbeschreibliche Form. Welche Empfindungen ruft es hervor? Ein fließendes oder ein stechendes? Bewegt es sich? Ist es heiß oder kalt? Schwer oder leicht? Der nächste Schritt ist, dieses Fundstück zu fragen, warum es so oder nicht anders handelt. Stellen Sie sich vor, es würde Ihnen antworten. So können Sie die verborgenen Ursachen Ihrer Abwehrmechanismen enthüllen und sich im Weiteren mit ihnen auseinandersetzen. Versetzen Sie sich in eine leichte Trance. Denken Sie an die Angst, die Sie loswerden wollen. Stellen Sie einen Kontakt mit dem Teil Ihres Ichs her, das für die Phobie zuständig ist. Bedanken Sie sich bei ihm, denn Ihr Unterbewusstsein ist, wie wir es bereits erwähnt haben, darauf aus, Sie vor Gefahren zu schützen. Fragen Sie diesen Teil in Gedanken: Wärst du bereit, dich mit mir zu unterhalten? Sie werden sich vielleicht wundern, aber schon bald werden Sie ein Signal vom Unterbewusstsein bekommen. Das können Bilder sein, Signale im Körper oder eine innere Stimme. Unterhalten Sie sich mit sich selbst in Gedanken. Fragen Sie, wozu Sie diese oder jene Angst benötigen. Welches positive Ziel verfolgt Ihr Unterbewusstsein damit? Schlagen Sie Ihrem Unterbewusstsein vor, die Phobie gegen etwas Gleichwertiges auszutauschen. Versuchen Sie, andere Varianten vorzuschlagen. Sie werden spüren, welche Lösung die richtige ist. Und an die sollten Sie sich auch halten. Hat es geklappt? Besetzen Sie sich nach einiger Zeit erneut in leichte Trance und befragen Sie Ihr Unterbewusstsein, ob es damit einverstanden ist, den Tauschhandel durchzuführen. Erziehen wir uns selbst. Um das Leben zu genießen, müssen Sie zunächst mit dem zurechtkommen, was Sie an sich selbst stört. Das können Ängste, Phobien oder schlechte Angewohnheiten sein. All unsere Fehler sind aber auch kein Zufall. Zu irgendetwas sind sie gut und sie spielen eine wichtige Rolle in unserem Leben. Geschwätzigkeit zum Beispiel ist für einen Bodyguard nicht unbedingt eine wünschenswerte Eigenschaft. Einem Journalisten wiederum kann sie in seiner Karriere sehr nützlich sein. Analysieren Sie die Liste Ihrer Fehler. Welche davon finden Sie beunruhigend? Welche Vorteile können Sie in ihnen sehen? Wozu brauchen Sie diesen oder jenen Fehler und wie kann er Ihnen nützlich sein? Ganz nebenbei gesagt, sollten Sie sich nicht dazu hinreißen lassen, gegen sich selbst anzukämpfen. Unzulänglichkeiten bergen in sich auch ein gewisses positives Ziel. Es ist nicht deren Schuld, wenn Sie mit Ihren gewählten Mitteln nicht weiterkommen. Wenn Sie Ihrem Fehler sagen, du störst mich, so werden Sie nur die klagende Antwort erhalten: Ach was, ich mache für dich das und das alles und du willst mich fortjagen. Ein aktiver Kampf mit Ihren inneren Gegnern erfordert von Ihnen die Aufwendung aller Kräfte. Wollen Sie das Rauchen aufgeben? Wenn diese Gesundwerdung nicht lange anhält, fängt der Körper an, den Nikotinmangel auszugleichen. Wir kennen alle diese Leute, die immer wieder das Rauchen aufgeben wollen, um dann wieder noch mehr zu rauchen. Es ist wesentlich effizienter, einen Kompromiss auszuhandeln. Wie stellt man das an? Mit derselben Methode, die wir auch als Mittel gegen Angst präsentiert haben. Malen Sie sich das Problem aus. Gehen Sie einen Dialog mit Ihrem Unterbewusstsein ein, ergründen Sie die Ursachen für das Auftauchen dieses oder jenes negativen Gedanken. Dann schlagen Sie Alternativen vor. Auf jeden Fall hilft Ihnen diese Übung, Frieden mit Ihren Fehlern zu finden und den Kampf gegen sich selbst aufzugeben. 10. Wie besiegt man ein Problem? Um siegreich zu sein, sollten Sie nicht blind drauf losstürmen. Wenn der eine oder andere Plan partout nicht gelingen will, überdenken Sie ihn. Lassen Sie ihn eine Weile liegen. Möglicherweise macht sich Ihr Unterbewusstsein dann auf die Suche nach einer optimalen Lösung. Es kann aber auch sein, dass das Ziel gar nicht Ihr Ziel ist. Oder aber die gewählten Mittel waren nicht die richtigen. Was soll man tun, wenn ein Problem unlösbar scheint? Alternativen sind alles. Seien Sie flexibel. Flexibilität ist das oberste Gebot des Erfolgs. Versuchen Sie, ein Problem auch aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Dadurch werden Sie am ehesten geeignete Wege zu seiner Lösung aufspüren. Vergessen Sie nicht, es gibt keine guten oder schlechten Ereignisse, es gibt nur die Art und Weise, wie Sie darauf reagieren. Im Grunde genommen ist alles, was passiert, neutral. Überdenken Sie, wie wichtig ein Problem ist. Betrachten Sie das Problem, das Sie beunruhigt, aus mehreren Blickwinkeln. Die anfängliche Reaktion ist natürlich negativer Natur, aber welche könnte es denn noch geben? Gebrauchen Sie Ihre Fantasie. Je mehr Varianten Sie sehen, wie man die Situation bewerten und wie sie sich entwickeln kann, umso höher ist das Niveau Ihrer psychologischen Flexibilität. Dementsprechend ist es auch einfacher, sich an die veränderten Umstände der Welt anzupassen. Und was das Tollste ist? Diese Fähigkeit kann man trainieren. Gewöhnen Sie sich an, jede Situation aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Stellen Sie sich Fragen: Was kann in diesem Problem an Gutem verborgen sein? Wozu kann es mir nützlich sein? Was kann ich aus ihm lernen? Wie ernsthaft ist es? Werden Sie sich nach einem, 5 oder 10 Jahren noch daran erinnern? Wie würden andere auf dasselbe Problem reagieren? Ihre Mutter, der Punker am Bahnhof, Danny DeVito, Schwarzenegger. Mit sich selbst spielen. Werden Sie mit einer Aufgabe einfach nicht fertig? Ziehen Sie Ihre Unterpersönlichkeiten zu Rate. Wie Sie wissen, stecken in jedem von uns eine große Zahl an möglichen Ichs. Es gibt das erwachsene Ich, das Kind, das Idol Ihrer Kindheit oder Ihr Lieblingsschauspieler. Im Großen und Ganzen können Sie mit Leichtigkeit die Fähigkeiten von Ihnen allen mit einbeziehen. Wählen Sie eine Persönlichkeit, die Ihrer Meinung nach mit allen Problemen fertig wird. Sehen Sie sich als Schauspieler und spielen Sie sich in diese Rolle ein. Kopieren Sie einige charakteristische Bewegungen, Worte, den Tonfall. Im Grunde stimmen Sie sich auch wieder auf jemanden ein, nur diesmal nicht auf einen Gesprächspartner, sondern auf einen imaginären Charakter. Werden Sie zu diesem ausgewählten Charakter. Lernen Sie, so zu denken, zu reagieren und zu fühlen wie er oder sie. Sie werden sehen, das Problem wird sich auf eine für Sie völlig unerwartete Weise lösen. Fragen und Antworten. Um mit Schwierigkeiten fertig zu werden, müssen Sie sich die richtigen Fragen stellen. Denken Sie über eine Lösung nach, nicht über das Problem selbst. Um das eine oder andere Problem direkt zu lösen, probieren Sie die folgende Methode aus. Konzentrieren Sie sich auf den strahlenden Augenblick in der Zukunft, an dem alles vorbei ist. Beantworten Sie sich folgende Fragen. Wie fühlen Sie sich in diesem Moment? Was werden Sie tun, um die überwundenen Schwierigkeiten zu feiern? Wie werden Sie sich nach vielen Jahren an diese Situation und an Ihre Lösung erinnern? Diese einfache Technik wird Ihnen helfen, mit allen möglichen Problemen fertig zu werden. Sie können sich zur Suche nach der richtigen Lösung auch in Trance versetzen. Entspannen Sie sich. Begeben Sie sich in einen leichten Dämmerzustand. Stellen Sie sich in der Zukunft vor. Sie feiern einen Sieg. Wo sind Sie? Wie sind Sie angezogen? Was tun Sie? Was empfinden Sie? Was passiert um Sie herum? Und jetzt stellen Sie sich irgendeine Frage. Vielleicht wollen Sie wissen, wie Sie am besten vorgehen sollten oder was Sie aus dieser Situation lernen sollen. Wozu sie gut ist oder wie sie vorgehen sollten, damit sie schneller vorübergeht. 11. Fazit. Wie Sie sehen, eröffnet Ihnen NLP erstaunliche Möglichkeiten. Nun können Sie Ihr Leben in die Hand nehmen, die richtigen Entscheidungen treffen und erreichen, was Sie wollen, so schwierig es auch sei. Es gibt natürlich noch viel mehr Methoden und Techniken des neurolinguistischen Programmierens, als wir Ihnen hier vorgestellt haben. Wir haben Ihnen aber hiermit die wichtigsten Werkzeuge zur Beeinflussung der Wirklichkeit an die Hand gegeben. Daneben können Sie auch andere Techniken zur Veränderung Ihrer selbst und Ihrer Umwelt erfinden. Sie werden sehen, indem Sie die Methoden des neurolinguistischen Programmierens in Ihrem Leben anwenden, werden Sie deutlich mehr Erfolg haben. Haben Sie keine Angst vor Veränderungen. Ihre Werte und Ziele können sich ändern. All das stellt eine innere Arbeit an sich selbst dar. Schließlich schreiben Sie in Ihrem Unterbewusstsein die bestmöglichsten und positivsten Wirklichkeitsmodelle fest und diese werden schrittweise in Ihrem Leben Eingang finden. Viel Erfolg bei der Selbstverbesserung und beim Erreichen Ihrer Ziele. Vielen Dank fürs Zuhören. Das ganze Hörbuch finden Sie unter dem Link in der Videobeschreibung. Um an der Verlosung teilzunehmen, vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, dieses Video zu liken und einen Kommentar zu hinterlassen.